è significativo che Cristo e io, del tutto indipendentemente, abbiamo scelto due svizzeri tedeschi per nostro tema, Burckhardt e Bachofen. Entrambi, nonostante le differenze, hanno reagito al modo contemporaneo di storia politica. Bachofen si rivolgeva al mondo primitivo del matriarcato e della morte per trovare un contrapposto al nostro mondo. In Burckhardt c'erano l'Italia del Rinascimento e la Grecia dell'Agonale. Bachofen e Burckhardt si opponevano alle correnti prevalenti della Germania e della Francia e direi anche dell'Italia, guardavano con maggior rispetto alla Gran Bretagna, ma naturalmente non condividevano il recente imperialismo inglese. Come tali, Bachofen e Burckhardt si sono trovati, nonostante le differenze, a essere pionieri di quella storia culturale, antropologica, entro cui viviamo. E questo mi sembra un punto essenziale che dovrebbe essere discusso. Ora, l'apporto fondamentale di Christ è di richiamare l'attenzione sul rapporto complesso ma intimo tra Burckhardt e Curtius. E devo aggiungere subito che sono stato molto impressionato dal rapporto che ha aggiunto dal Correferat di Frau Sieber, che ha di nuovo posto dei problemi essenziali, e io vorrei a entrambi fare due o tre domande. Ma prima di questo vorrei aggiungere che sarebbe naturalmente desiderabile rivolgersi anche ad altri ambienti periferici, diciamo, relativamente a questo rapporto tra cultura tedesca e cultura italiana, per completare questa non ortodossa, completare questa visione di una non ortodossa scienza dell'antichità in territorio di lingua tedesca nel secolo XIX. E qui, naturalmente, la Vienna dell'ebreo Gompertz, idealmente legato con Stuart Mill, ha significato in contrapposto a Zeller e alla tradizione hegeliana, ma non possumus omnia. Quello che vorrei domandare a Christ più particolarmente è qualche maggiore particolare sul rapporto tra Böck come editore di Pindaro, Curtius come scavatore di Olimpia e Burckhardt. Frau Sieber, la domanda è di Beziehung zwischen Burckhardt, Kunst, Begriffe und Wörfling, natürlich, und Riegel. Das heißt, die Beziehungen zwischen die Münchner und Wiener Schule. Ecco, questi. Wir wollen vielleicht so verfahren, dass wir Referenten erst am Schluss antworten, so wie wir es in bewährter Weise auch gestern nach Tessitore gemacht haben. In der Reihenfolge, es haben sich zu Wort gemeldet Herr Dr. Kolbe, dann Herr Sartori, der Herr Präsident. In dieser Reihenfolge zunächst, dann Herr Dement. Einen Moment, ich muss jetzt aufschreiben, also nach Kolbe. Zeit, dann jawohl. Einen Moment, lassen Sie mich bitte jetzt zeigen, damit es in der richtigen Reihenfolge bleibt. Herr Sartori, der Herr Präsident, dann Herr Demand, Herr Demand, der sechste ist Herr Borbein, der siebte, dann Herr Deininger, achte Gabba. Ja, Herr Dottore Palmieri ist der neunte. Palmieri, Entschuldigung. Ah, ja, entschuldigt, Herr Trebe. Jawohl, Jahrzehnte, tut mir leid. Nur eine Frage. Ja. Aber wir machen es in der Reihenfolge vielleicht. Herr Sartori dann, bitte sehr. Ja, Herr Christe, ich habe Ihr Referat viel hochgepreist. Ja. Wie Sie, Herr Christe, es schon gesagt haben, waren die griechische Geschichte des Curtius und die römische Geschichte Monsen, wenn ich das gut verstanden habe, die verbreitetsten Geschichte über die alte Welt in Deutschland. Nun, wir kennen alle, ich glaube, die sarkastische Meinung Bismarcks über Mommsen nach dem Überwand des Historikers in die Sozialdemokratische Partei, die gegen Bismarck war, und Bismarck glaubte, dass Mommsen ein harter Verräter wäre. Und Bismarck hat so antwortet, ne? Professor Mommsen, und ich zitiere aus den, natürlich ist es nicht perfekt, Professor Mommsen schaut zu viel auf die vergangene Geschichte und sieht die Gegenwart nicht näher. Wissen Sie, Herr Kollege, ob Bismarck auch Curtius politisch verteut hat, oder war Curtius aus diesem Gesichtspunkt irrelevant? Vielen Dank. Dann der nächste, Herr Präsident. Ich muss mich gleich bei den Althistorikern entschuldigen, wenn mein Beitrag hier, der Diskussionsbeitrag, sogar fast ins 20. Jahrhundert führt, aber dann zurück zu Burckhardt und vor allem auch zu Lange. Natürlich, als Sirbik-Schüler hat es mich elektrisiert, Ihre Bemerkung, dass Sirbik der Einzige gewesen sei, der ein wirklich ausgewogenes und verständnisvolles Urteil über Ernst Curtius abgegeben hat. Und das ist mir dann ganz klar geworden im Zuge Ihrer weiteren Ausführungen, vor allem über die Harmonisierung. Sirbik war sein ganzes Leben lang ein Mann der Harmonisierung. Er hat, sehr bewusster Österreicher, sehr viel Verständnis gehabt für die preußische Geschichte, sogar sehr viel auch Liebe für das Preußische. Und er hat ja, das ist ja die Formel seiner so vielfach missverstandenen gesamtdeutschen Geschichtsauffassung gewesen, eben versucht, die preußischen Traditionen und die österreichischen Traditionen zusammenzuführen und das Verständnis sowohl als auch sowohl das Verständnis für Maria Theresia wie für Friedrich den Großen, sowohl für Bismarck wie für die Gegner Bismarcks, auch etwa im dritten Deutschland, etwa in den Mittelstaaten. Das entsprach seiner Natur, und daher war offenbar Curtius ihm außerordentlich kongenial. Sirbik hat viel mehr Verständnis, das bin ich das hier sagen darf, gehabt für das Preußische als seine preußischen Kritiker, Brandenburg vor allem, aber auch Hartung fürs Österreichische. Und das geht darauf bis in unsere Tage. Das ist für Sirbik an der Verständnislosigkeit für Sirbiks Position. Da habe ich mich in den letzten Jahren manchmal wirklich wundgestoßen. Aber er war natürlich der Mann der des Ausgleichs, der Harmonisierung oder selbst dann auch mal manchmal kritisch das Wort Harmonisierung gebraucht. Ein Beispiel, mein Freund der Angelo Sierra da, nein, aber das wird auch, er wird es erfahren. Im Jahre 1937 hat ein anderer meiner Lehrer, nämlich Otto Brunner, auf der Fahrt von Erfurt nach Wien so spaßhalber zu uns gesagt, ja, im Grunde genommen ist der Sörbig, der damals auf der Höhepunkt seiner Wertschätzung sowohl in Deutschland wie in Österreich, sowohl in Deutschland wie in Österreich stand, im Grunde genommen ist der Sörbig der österreichische Beschwichtigungshofrat in der deutschen Geschichte. Das Wort Beschwichtigungshofrat wird vielleicht vor allem den italienischen Freunden nicht vertraut sein. Das ist ein etwas abfälliger Ausdruck. È una parola che è un po' tradizionale da noi in Austria, che vuol dire il consigliere aulico che calma, che dice tu hai ragione un po', tu hai ragione un po', sia l'uno che l'altro. In un mio scritto un po' autobiografico ho detto in fondo anch'io per tutta la mia vita ho sempre cercato di fare il mediatore, il beschwichtigungshofrat, sia fra i partiti austriaci della storiografia, sia fra i tedeschi, il mondo germanico e quello italiano, eccetera. È una tradizione di Sörbig. Brunner invece, Brunner hingegen war ein Mann, der ganz eine Freude gehabt hat am Herausarbeiten. Er hat Sörbig sehr verehrt, das war nicht, sondern das war nur ein typischer Ausdruck. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, übrigens Sörbig hat Brunner auch sehr geschätzt, an einen Vortrag, den der damals noch junge Otto Brunner, das war die Zeit der Entstehung von Land und Herrschaft, unter dem Vorsitz von Sörbig gehalten hat, wobei er sozusagen das Blutige und Grausame, etwa bei der Fehde im Recht des Mittelalters, sehr stark herausgearbeitet hat, aber die Fehde eben, so wie das erste Kapitel von Land und Herrschaft der Zeit, eben als einen Rechtsvorgang dargestellt hat. Das war natürlich persönlich diese ganze Blut und so weiter sicher sehr unangenehm und er hat typisch war sein Schlusswort, es ist doch eigentlich erfreulich und beruhigend, dass wir sagen müssen, dass über dieser ganzen Welt der Grausamkeit des Vierteilens und Engels und eine Rechtsidee steht. Das war so typisch, dass er nach dieser, was kann man sagen, Orgie des blutigen Realismus der mittelalterlichen Geschichte dann die Rechtsidee so versöhnt hat. Und damit komme ich zum letzten, zu einem interessanten Faktum. Nach 1945 hat man, die Älteren unter Ihnen werden sich ja alle erinnern, auch etwas im Gefolge von Meinecke und so weiter, haben die älteren Historiker geglaubt, das ist ganz genau nachweise, etwa von dem Verhalten der historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, dass nun eine Ranke-Renaissance einsetzen würde. Ranke, das große Egal übrigens von Sörbig. Ranke fühlte sich vollkommen. Sörbig fühlte sich vollkommen Ranke verpflichtet. Und nun ist, wie gerade der Herausgeber der gesammelten Werke von Ranke einmal in einer Sitzung von der Historischen Kommission, Fuchs aus Erlangen, festgestellt hat und alle haben ihm zugestimmt, auch Schied und so weiter, ist es nach 1945 zu keiner großen Ranke-Renaissance in der deutschen Geschichtswissenschaft gekommen, hingegen zu einer sehr eigentümlichen Burkhardt-Renaissance. Gerade mein Video Freund und langjähriger Kollege Theodor Schieder ist dafür das klassische Beispiel. Er hat besonders oft das Wort, die Geschichte ist nicht der Ort des Glücks, zitiert. Es kam zu einer Burkhardt-Renaissance, nicht zu einer Renaissance, wenn ich das noch sagen darf, nicht zu einer Renaissance der Kultur der Renaissance. Die Kultur der Renaissance ist in dieser Burkhardt-Renaissance sozusagen, in diesem sich hinwenden und befragen Burkhardt eigentlich wenig neu beachtet worden. Es ist einfach die Ansicht gewesen, die Kultur der Renaissance, die übrigens damit Ihnen ganz ein bisschen widersprechen. Die Kultur der Renaissance ist nur am Rand, das hat eigentlich zu 1860 hat sie noch fast keinen Wirkung gehabt. Die große Wirkung der Kultur der Renaissance kommt dann eigentlich in den 80er Jahren, als in ganz Europa der Renaissancismus ausbricht. Aber das ist eine Frage, die nächstes Jahr wahrscheinlich behandelt werden wird. Auffallend ist auch, und das ist mir bei Ihrem Referat, Frau Kollegin, aufgefallen, dass das, was er über die Entwicklung der Kunst sagt, dann auch verständlich macht, den großen Erfolg, den etwa ein anderer meiner Lehrer, Hans Selmayrs, Verlust der Mitte gehabt hat. Das ist eigentlich eine Aufnahme eines Gedankens, was direkt von Burkhardt hat glaube ich nicht, aber es ist stimmt. Also wenn man das hört, was ich hier vorgelesen habe über die Entwicklung der Künste von der Mittelalterlichen und die Gefahren dann, dann ist das eigentlich sozusagen das Schema von Selmayrs Verlust der Mitte, das also einen weit über den engeren Fachkreis hinaus eine Wirkung gehabt hat und unter den Fachkollegen dann aus verschiedenen Gründen auch angegriffen wurde und so weiter. Aber das ist auch interessant für die Burkhardtsche Wirkung. Aber im Allgemeinen ist es der Burkhardt der weltgeschichtlichen Betrachtungen, der nach 1945 so stattgelegt hat. Vielen Dank, Herr Präsident. Unsere nächsten drei Redner in der Diskussion haben alle eine enge Verbindung zu Berlin. Sie haben sie oder Sie haben sie gehabt, Herr Demand, nach Ihnen Herr Vorbein und Herr Deininger. Herr Demand, bitte. Mehrfach ist darauf hingewiesen worden, dass die griechische Geschichte von Kurzfürst nicht nachgedruckt worden sei. Und ich glaubte so zu spüren, dass auch diejenigen, die das täten, heimlich wünschten, sie sollte doch mal nachgedruckt werden. Meine Frage, ob das tatsächlich so gemeint ist und welche Leser man sich einer solchen griechischen Geschichte wünscht. Es ist vielleicht doch nicht ganz zufällig, dass die griechische Geschichte von Kurzfürst verschwunden ist. Zwei Gründe spielen da eine Rolle. Was lernt man aus ihr? Man lernt aus der griechischen Geschichte von Kurzfürst, ich glaube, weniger über die griechische Geschichte als über das 19. Jahrhundert. Das heißt, man sollte sie in die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts einordnen und weniger in unsere Hilfsmittel, die wir benutzen, wenn wir die griechische Geschichte selbst kennenlernen wollen. Der Modernitätsverlust von Curtius gegenüber Mons in der römischen, gegenüber Burkhardt in der griechischen Geschichte hat er in merkwürdiger Weise eingehalten. Es ist ja nicht so, dass diese verschiedenen Versuche, auf den Klassizismus zurückzugreifen, tatsächlich die damalige Modernität heute wieder als veraltet hätten erscheinen lassen. Vielmehr hat sich dieser Trend, soweit ich sehe, bis heute gehalten. Die Nähe zwischen Burkhardt und Kurzfürst, die Sie selbst aufgeführt haben, Herr Christ, in gewisser Weise ist sie natürlich da, nicht wahr? Wir haben anschließend nochmal gehört, etwa in der Abwertung der spätantiken Kunst durch Burkhardt, das heimliche klassische Ideal, das für ihn genauso gilt wie für Kurzfürst, ist deutlich. Aber das führt eben nicht dazu, dass die gesamte umgreifende Geschichte auf diese Weise idealisiert wird. Und von daher entnehme ich Ihrem Vortrag, dass es nützlich ist und wichtig ist, sich mit Kurzfürst zu beschäftigen, was aber nichts daran ändert, dass uns Burkhardt oder mir jedenfalls Burkhardt noch wesentlich näher steht, trotz allem als Kurzfürst. Das andere ist ein innerer Widerspruch in Curtius selbst. Curtius selber hat da in seiner Beurteilung des Griechentums einen merkwürdigen Chiasmus. Das heißt, ihn begeistert die klassische Kultur des perikleischen Athens und trotz aller Aufschwünge führt er nun kein Weg daran vorbei, dass es eine demokratische Zeit gewesen ist. Auch wenn er den Thukydides als Muster aufführen kann, die heimliche Monarchie, es ist eine Demokratie. Und insofern gibt es hier einen eklatanten Widerspruch zwischen dem Kulturideal von Curtius und dem politischen Ideal. Und dieser gleiche Widerspruch lässt sich dann in den Hellenismus verfolgen. Da müsste nun eigentlich Curtius begeistert sein, jetzt haben wir die Monarchie, aber mitnichten, diese Monarchie ist nicht mehr vereinbar mit seinem Kulturbegriff. Der Hellenismus bringt die Dekadenz. Und der Curtius hat selbst an einer Stelle ja diesen Widerspruch empfunden, in seiner Beurteilung von Alexander, der immer, oder der Nachfolger Alexanders, die immer als die Totengräber der griechischen Kultur gesehen wurden, im Unterschied etwa zu Droysen und diesen Leuten, die Alexander als den Einheitsbringer gefeiert haben und Philipp, indem er 1871 gesagt hat, wir haben uns alle getäuscht. Alexander hat die Einheit gemacht. Die Einheit ist beinahe noch wichtiger als die ganze Kultur. Aber trotzdem hat sozusagen dieses Umschwenken in der Wertschätzung den Widerspruch aus seinem Werk nicht beseitigt. Und der ist in gewisser Weise doch typisch für das 19. Jahrhundert und für uns nicht mehr so bedeutsam, wenn wir uns um die griechische Geschichte bemühen. Vielen Dank, Herr de Montfort. Ich möchte erstmal unterstreichen, dass was Herr Christ sagte über die persönliche Motivierung der von Curtius Position zur Monarchie, das scheint mir eine ganz wichtige Sache zu sein, denn man muss bedenken, dass Herr Curtius von Hause aus gegen Republikaner gewesen ist. Er stammt aus einer Lübecker Patrizierfamilie und es wird also noch bei den Vortrag, den er 1844 gehalten hat über die Akropolis in Athen, der dann der Anlass war, dass er dann zum Prinzenerzieher berufen wurde. Da gibt es einen Bericht darüber und da steht also drin, ich war kurz, dass er da gestanden ist und hat sich dann also verbeugt. Aber diese Verbeugung gegenüber dem König sei nicht tief genug ausgefallen. Derjenige, der darüber schreibt, etwas sagt, man sah den steifen Nacken des Republikaners. Also das war durchaus eine zunächst, ist ihm das nicht an der Wiege gesungen worden, nicht? Sondern es war einfach dieses, wie Herr Christ ja auch gesagt hat, dieses persönliche Verhältnis zur königlichen Familie, was auch durch diese Ereignisse von 1848 besonders gefördert worden ist. Da gibt es einen anonymen Bericht, der in der zweiten Auflage von diesem Lebensbild und Briefen abgedruckt ist. Darüber berichten über diese Tage, wie Curtius sie da im Schloss verbracht hat. Und da wird dann geschildert, wie Curtius beeindruckt war, wie diese königliche Familie da weinend zusammenlief und völlig fertig war und das überhaupt nicht fassen konnte, was dort auf der Straße alles passierte. Und dann wird berichtet, wie also der Prinz Wilhelm, der ja dann emigrieren musste, weil er da Prinz auf die Leute geschossen hatte, nicht wahr, wie der also nur sich verabschiedet und ihnen dann sagt, nicht wahr, nein, ich habe das doch alles gar nicht gewollt und es war doch alles so, ist alles Missverständnisse und so fort. Nicht? Das zeigt, das hat er auch geglaubt, nicht wahr, und natürlich waren diese Leute auch subjektiv von dem überzeugt, was sie da ihm gesagt haben, nicht? Aber es zeigt eben, wie stark gerade dieses persönliche Moment eben etwas ist, was die Anschauung von Curtius über die Monarchie bestimmt hat. Und man kann daraus ja auch manches lernen. Nicht? Es ist im Grunde genommen ja von dem bürgerlichen Gelehrten, dass viele seiner Überzeugungen eben über solche persönlichen Bindungen, das ist eigentlich bis heute, und ich schließe mich da durchaus ein, durch solche persönlichen Beziehungen, Verbindungen, ich war ganz stark geprägt. Werden. Und auch diese persönlichen Beziehungen, die sozusagen dann auch die Widersprüche, wie Herr Lehmann hat es auch genannt, nicht diese Widersprüche überdecken, nicht, und auch dieses Harmoniestreben liegt sozusagen auf dieser Linie, nicht wahr, zu versuchen, das, was bei einer, sagen wir mal, einer nüchternen und nüchternen, rationalen Betrachtung auseinanderfallen müsste, nicht wahr, das wird dann versucht, zu harmonisieren. Nur, ich sage auch damit da auch noch ein bisschen dazu. Dann das zweite, Curtius' Stellung zur bildenden Kunst. Herr Christ hat mit Recht darauf hingewiesen, dass das im Grunde genommen auf Winckelmann zurückgeht, nicht wahr? Dass man der Kunst diese große Bedeutung zuerkennt, dass man sie ganz ideal sieht. Aber was, wie der Curtius das macht, das ist total anders als Winckelmann. Also diese moralisierende Sache, ich meine zum Beispiel, dass die Kunst die Aufgabe der sittlichen Läuterung hat, nicht? Das wäre Winckelmann überhaupt niemals in den Sinn gekommen. Nicht? Der ist gerade also auch, dass griechische Kunst etwas Unsinnliches ist. Das ist also etwas, was Winckelmann eigentlich radikal widerspricht. Nicht? Und das ist ganz typisch im 19. Jahrhundert. Und das zeigt im Grunde genommen auch, dass hier zwischen dem griechischen Kunstwerk, nicht wahr, und dem Interpreten Curtius eben doch ein ganz starkes Distanzverhältnis besteht. Nicht? Dass er das eigentlich nur dadurch erweigert sich sozusagen oder ist gar nicht in der Lage, sich unmittelbar von dem Kunstwerk ansprechen zu lassen, es sich unmittelbar ihm zu nähern, sondern es wird dann dazwischen so eine moralisierende Betrachtung geschoben, nicht mehr von Sittlichkeit und so weiter geredet, und um es sozusagen für den Interpreten und auch für sein Publikum genießbar zu machen. Denn es gibt ja eben auch in der griechischen Kunst ziemlich Dinge, die also so einer sittlichen Interpretation sehr stark widersprechen. Übrigens ist ganz interessant, fiel mir so ein, dass dieses Glauben nicht an die verändernde Kraft der griechischen Kunst und Kultur, das hat ja bei Rilke wieder aufgenommen worden, nicht in diesem archaischen Torso am Apoll. Du musst dein Leben ändern, nicht an. Das ist ganz interessant, es passt in die Zeit der, eigentlich der, ja, wie eine gewisse Rückbesinnung auch auf den Klassizismus, auf Winckelmann im frühen 20. Jahrhundert. Und dann noch ein letztes, der gute Stil von Curtius und dann auch diese dichterische Potenz von Curtius, da könnte man erinnern noch daran, dass er mit dem Dichter Emanuel Geibel von Jugend auf befreundet gewesen ist, der, dessen Lyrik heute auch nicht mehr so sehr geschätzt wird, mit dem er zusammen auch griechische Lyrik übersetzt und publiziert hat. Und er hat sich auch an der Übertragung griechischer Tragödien gearbeitet und hat doch durchaus eine gerade auch dichterische durchaus Fähigkeiten gehabt, hat sich sehr, also wie der Geibel auch, so an Platon orientiert und solche Sonette, die kriegt man ja dann auch hin, die Regeln einigermaßen versteht. Vielen Dank, Herr Deininger. Ja, also das hat nichts mit Berlin zu tun, obwohl ich heute Morgen schon festgestellt habe, dass wir nicht an uns mittlerweile schon so vorgestochen sind hier, aber zwischen Trient und Berlin, Charlottenburg, sogar eine seit 25 Jahren eine Städtepartnerschaft besteht. ich hatte mir verschiedene Dinge notiert. Was die Nachfolge betrifft, die haben ja oft ihre eigenen Gesetze, und es ist auch immer unter Umständen auch problematisch, sozusagen die Wirkung an Nachdrucken zu messen. Auch Mommsen war ja von einer bestimmten Zeit ab, ist er nicht mehr nachgedruckt worden, lange nicht mehr nachgedruckt worden. Dann haben sie sozusagen mit das Wagnis unternommen, eine Neuausgabe, die war doch verlegerisch, doch sehr ausgesprochen erfolgreich. Und die Interessenten dafür sind ja nicht so sehr in erster Linie die Wissenschaft, sondern das ist das allgemeine Publikum. Und da könnte ich mir durchaus denken, dass Curtius vielleicht auch in mancher Weise nach wie vor interessant ist und beziehungsweise auf ein gewisses Echo stoßen könnte. Denn ich frage mich nicht, wie weit diese Tradition oder diese Anschauung der griechischen Geschichte, diese Art der griechischen Geschichte zu betrachten, wie das bei Curtius der Fall war, weil es mit ihm geendet hat, weil es ja doch noch eine weiter wirkende Tradition in deutschen Geschichtsschreibungen gibt und manche Darstellungen der griechischen Geschichte auch im 20. Jahrhundert noch sozusagen doch die Bedeutung der Kunst, die Schönheit der Landschaft und dergleichen Rühme nicht, also bis hin zu den Vorträgen, die wir vor 2 Jahren in Berlin gehört haben von Christian Mayer, Politik und Anmut, das hat ja auch stark wie manche Züge, und Oder von seiner charakteristisch war, nicht? Dass man sich natürlich noch fragt, handelt sich nicht doch um einen Druckfehler und Politik und Anmut, wie kann man das überhaupt zusammenbringen? Nicht muss nicht doch Politik und Armut eigentlich heißen dergleichen, aber Politik und die Charis der Kirche nicht. Also irgendwie gibt es da vielleicht doch eine bestimmte Richtung, also und eine bestimmte Tradition auch. Griechische Geschichte von Berber hat auch manche Züge, die in diese Richtung weisen. Und meine Frage war da etwas, meinen Sie, dass es da eine solche Tradition strenge gibt, sagen speziell in der deutschen Geschichtsschreibung? Dagegen stehen ja ganz andere Richtungen, nicht Beloch, Höhlmann und so weiter, wo das alles eigentlich gar keine Rolle spielt. Und ist es auch, sagen wir, spezifisch deutsche Tradition, diese etwas ästhetisierende, klassizistische und so Betrachtung der griechischen Geschichte, oder gibt es das eigentlich in ähnlicher und vergleichbarer Weise auch in anderen Ländern? Das weiß ich nicht, Italien, Frankreich, Italien. Kurz und die Monarchie, das Verhältnis zwischen Republik und Monarchie, das ist natürlich im 19. Jahrhundert ein äußerst vielschichtiges Problem, das kann man vielleicht einfach auf diese Dichotomie, die Republikaner dort Monarchisten zurückführen. Sie haben uns diesen einen Satz zitiert, das liegt im Nationalcharakter der Deutschen, dass sich an einen Menschen, an eine Familie wahrhaft anschließen, haben das als fürchterliches Wort, apostrophiert. Man könnte vielleicht noch dazu sagen, es ist sozusagen eines, oder scheint mir im 19. Jahrhundert, eines der Standardargumente zu sein, also nicht spezifisch nur was kurz zu finden, sondern eines der Standardargumente, mit dem man die Monarchie, ja letztlich gegen die Französische Revolution, gegen die daraus hervorgehenden Bestrebungen zu verteidigen, versucht hat. Natürlich ist es, glaube ich, auch bei ein bisschen Staatsrecht hinein, dieses Argument nicht. Also die Amerikaner oder auch die Franzosen, nicht, die mögen also zu Republiken gründen, aber es liegt im Nationalcharakter der Deutschen angeblich, dass dieser monarchische Zug. Ich habe noch eine, Frage an Mauro Sieber. Man konnte beinahe Eindruck gewinnen, dass Kulturgeschichte bei Burckhardt doch zu ganz starken Teil jedenfalls Kunstgeschichte ist, in einem bestimmten Sinn verstanden. Meine Frage wäre, weil nun Kulturgeschichte, der Begriff ja nach Burckhardt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Auseinandersetzung ausgelöst hat, können Sie etwas dazu sagen, wie sich der Begriff der Kulturgeschichte bei Burckhardt etwa zu dem Begriff der Kulturgeschichte dann bei Lamprecht, auch bei Max Weber kommt er dann das auch, aber in ganz anderem Sinn, da ist eben noch Kapitalismus dann ein wesentlicher Bestandteil der Kultur, wie der Straßburger Münster, während das bei Burckhardt noch anders aussieht. Also gibt es da einen Unterschied und vielleicht der Kulturgeschichtsbegriff von Burckhardt noch etwas genauer fassen. Schön, vielen Dank. Dann Herr Gabber. Alcune brevissime osservazioni sul problema della questa valorizzazione della monarchia in Curtius. Mi sembra che sia degli stessi anni quel volumetto di Karst sulla teoria della monarchia in Grecia, credo del 74 forse. È curioso che è molto significativo che per esempio nello Staatsrecht Mommsen metta il Rex inauguratus alla base non solo del diritto ma dello Stato, dell'origine stessa dello Stato romano, cioè questo valore primordiale della monarchia. Un'altra considerazione, che rapporto c'è fattuale tra questa concezione burckhardtiana della Kulturgeschichte come un tipo di storia superiore alla storia dei fatti e il grandissimo sviluppo proprio alla metà di questo secolo dell'antiquaria sistematica che ha elaborato tutte le varie branche del sapere antico secondo categorie. Vielen Dank, aber dann, Herr Doktor. Sono interessate le cose che ha detto il professore Momigliano dopo appunto le due relazioni e mi hanno suscitato dei problemi anche degli interessi. Lui diceva appunto questi due svizzeri tedeschi che appunto hanno sviluppato questi loro interessi, questo tipo di storia dentro la quale noi viviamo questa ora io avevo, e poi aggiungeva appunto queste relazioni tedesche, queste relazioni inglesi di Pacopen e relazioni inglesi di Burckhardt. Cioè a me veniva appunto una curiosità, io non ne so quasi nulla su queste cose, cioè volevo sapere in quale direzione si muovevano e se era possibile pensare, ecco questo mi era venuto in testa, cioè a certi saggi molto belli del cardinale, prima della conversione naturalmente, del cardinale Newman, come ad esempio quelli su Apollonio di Tiana, cioè in cui c'è questa necessità di ricostruire questa storia culturale, perché lui l'affronta in questa maniera, sono parecchi, circa mi pare del 28, 32, 1828, 1832, 34, cioè era una mia curiosità appunto che mi aveva stimolato questo problema. Questa proposta potrebbe essere lui, cioè lo poteva leggere, ecco io non ne so nulla. E seconda cosa, cioè il problema della periodizzazione della tarda antichità. Quando inizia la tarda antichità, cioè la sfera antiche per Burckhardt? Cioè questa è una cosa che mi ha interessato, e cioè ed è possibile, cioè se voi avete visto degli spostamenti delle date iniziali della tarda antichità nell'ambito della produzione di Burckhardt, perché ad esempio c'è un saggio che ho letto per motivi perché appunto mi sono occupato di Pione di Prusa, che è del 1866, in cui lui dice che appunto Dione di Prusa è di Lezze Clara Hell della antichità, con altri appunto. Cioè già lui fa cominciare anche con esempi storico di arte, cioè fa iniziare proprio all'inizio del secondo secolo d.C. la tardo antichità. Cioè perché già per lui fa tutto un discorso su Plutarco, in cui Plutarco appare come già a lui appare, anche se contemporaneo di Dione, appare più tardo, cioè come proprio tardo antico, e aggiunge tutta una serie di esempi monumentali. Wollen Sie gleich antworten? Er hat zuerst. Dunque, circa l'unico punto preciso adesso che è proprio nell'ultimo numero della storia della storiografia, Galeno ha potuto vedere per caso recensendo Jaroslav Pelikan, The Vindication of Tradition, ho appunto accennato a questo influsso che c'è stato di John Henry Newman, che però che per quanto io so non arriva affatto né a Burckhardt né a Basov. Dico, c'è tutta una tradizione indubbiamente che arriva fino adesso, insomma, per questo volume di cose molto interessanti per la storia della interpretazione che Newman dà del tardo antico, ma non riguarda noi in questo particolare, salvo che Frau Sieben di Spät antiche in Wien, etwa sagen über dich, ich weiß nicht, damit. Herr Prüwer, bitte. Ich möchte noch fragen, wenn ich darf, warum in Ihrem glänzenden Referat, das Sie versäumt haben, von der Enttäuschung von Kurt zu sprechen. Von der wissenschaftlichen Enttäuschung weiß ich, denn es ist doch klar, dass er die Lage der Wissenschaft, die Wissenschaftslage in Deutschland, nach der Veröffentlichung seiner griechischen Geschichte beurteilte und er nicht besonders gut, ihm nicht besonders gut stimmte, dass von seinem Buche übel Sprache war. Zuerst und besonders, weil er ein gut geschriebenes Buch war, ein lesenswertes und lesbares Buch war, ohne Erudition und ohne Beilagen, ohne Fußnoten, nämlich ein Buch zu lesen und zu lieben und nicht ein Buch nachzuschlagen. Aber von politischen Enttäuschungen weiß ich nicht, ob er sie gehabt hat, ich glaube ja, nämlich wie er zur Ehre Bismarcks gestimmt war und ein spezieller Punkt, ob Curtius auf die Kritik Wilamowitz geantwortet hat. Wilamowitz hat in seinem Aristoteles von Curtius als von einem isokratischen Geschichtsschreiber gesprochen, was meines Erachtens doppelt falsch ist, nämlich in Betreffung Curtius und in Betreffung Isokrates. Aber das tut doch nichts. Aber es ist ein treffendes, böses Urteil, das leider nachgewirkt hat. Und es wäre, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns sagen könnten, ob Curtius darauf erwidert hat oder das auf jeden Fall in seinem Leibe und in seinem Schreiben gewusst und daran gelitten hat. Aber die Enttäuschung Curtius, wenn, und ich glaube, man kann von einer Enttäuschung Curtius sprechen, wäre das eine Art Pendant zur Enttäuschung Mommsens. Und es wäre wichtig für die Kulturgeschichte und politische Geschichte Deutschlands im letzten Jahrzehnt, das war ja. Vielen Dank, Herr Tobi. Herr Polverini, bitte. E a questo punto tutto quello che era importante dire è stato detto, io fra l'altro ho perso anche la voce ieri sera in Piazza del Popolo, quindi mi limito ad una domanda a Frau Zieber. Quando uscì la postuma, vedo la Kulturgeschichte Griechenlands, tra le recensioni quella più radicale, tanto per cambiare, fu probabilmente quella di Beloch, che praticamente disse che una Kulturgeschichte Griechenlands senza il previo studio delle premesse economiche della città greca era per dir poco anacronistica. Ecco, a me piacerebbe sentire da Frau Siebert, che ha studiato così profondamente, lo so di prima mano, così profondamente Burkhardt, e certo ha avuto oggi difficoltà a sintetizzare il suo grandissimo studio in un referato relativamente breve. Ecco, vorrei sapere da Frau Siebert come lei giudica, dal punto di vista, per così dire, di Burkhardt, la critica di Beloch. Non so se devo per caso ripetere la domanda in tedesco. Dann der letzte derer, die sich bisher gemeldet haben, war Herr Kolbe. Ich habe nur einen Satz zu einem Satz später. Ja. Ganz kurz. Ja. Herr Kolbe, bitte. Ja, ich hatte zwei Punkte, aber einen haben Ihr verehrten Vorredner, Herr Demann und Herr Deininger, schon aus dem Mund genommen. Das ist ein eventueller Nachdruck oder Neudruck von Kurz, das kann man beinahe sagen. Und ich wollte Sie, Herr Christ, als Investitia Mommsen in nun Terren, wollte ich Sie fragen, ob Sie auch da ganz schlicht und einfach herangehen wollten. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen, weil der buchhändliche Erfolg da ins Haus steht oder nicht. Persönlich, wenn ich das anmerken darf, bin ich nicht darauf angewiesen, ich bin wirklich ein Besitzer einer alten Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert. Das war das eine. Das andere, damit kehre ich zum großen Theodor und zum ersten Diskussionsbeitrag von Herrn Sartori zurück, oder sagen wir zum großen Berliner Kollegen und ja, teilweise auch Gegenspieler von Fuchses zu Mommsen. Man weiß natürlich, ich kann sich auch gut vorstellen, zu meiner Ihren Ausführungen heute, was Mommsen an Fuchses alles nicht schön oder gut oder richtig gefunden hat. Ich bin aber nicht im Bild und das wollte ich Sie gern fragen, inwieweit das dezidierte oder auch tiefer schürfende Bemerkungen und Urteile Mommsens über Fuchses bzw. speziell über die griechische Geschichte von Fuchses gibt. Denn Sie haben ja dort nebeneinander gelebt, und es kann ja nicht anders gewesen sein, als dass sich auch Mommsen darüber Gedanken gemacht hat. Und nicht nur so herum, mich würde auch interessieren, gibt es von Fuchses Seite Bemerkungen und Urteile über seinen Berliner Kollegen und speziell über das noch römische Geschichte. Hat es da, was die Konzessionen, die Darstellungsweise, die Sicht und dergleichen gibt, hat es da irgendwelche, haben sich da irgendwelche Urteile bemerkt, niedergeschlagen, was mit dem Land? Wir haben also jetzt, einen Moment, darf ich eine Zwischenbilanz ziehen? Wir müssen jetzt auch mit unserer Zeit haushalten. Es hatten sich jetzt noch gemeldet. Erstens der Herr Präsident, Sie werden sofort das Wort erhalten, dann Herr Dr. Heidemann, dann Herr Schmidt, wollten Sie noch 15 und Herr Magnificenz. Also dann. Ja, ja. Nein, er geht nicht runter. Er hat so selten Gelegenheit, einen Präsidenten und eine Magnificenz anzurechnen, dass er sich das nicht entgehen lassen will. Darf ich fragen, ob danach noch weitere Wortmeldungen sind oder ob Sie danach erlauben, dass zunächst Frau Siebert und dann ich Stellung nehmen zu den vielen, vielen Punkten, die wir uns jetzt schon notiert haben, wobei wir hoffen, dass wir wenigstens der Mehrzahl der Fragen gerecht werden können und eine Antwort wissen. Also, Herr Präsident. Ich wollte soltanto aggiungere a quello che ha detto il professor Momigliano, non è una domanda, ma una cosa piuttosto curiosa, che quando lui ha parlato dei due Svizzeri, Papo e Burkhardt, l'unica si può dire originale, anche se terribilmente unilaterale, alla storiografia durante il periodo di Hitler, è stato un libro che forse lei non conosce, ma lei conosce tutto, forse lo conosce anche questo, che era di un certo Christoph Stedin, che attacca tutta la Kulturgeschichte e lo vede come una cosa di prodotta da appunto dai brani staccati dai paesi neutrali e cita come per esempio Burka, come grande esempio Burkhardt e Heusinger, il olandese Heusinger come tipico che trascura il primo compito di ogni storia, la politica, e si rifugiano nella cultura vicina. È una cosa naturalmente facile intuire poi. Quando il libro era pubblicato lui era già morto, era un uomo malato, una mente malata, ma interessante in un certo senso. Buon sì. No, dico, quello che lei dice è certamente molto importante, ma andrebbe discusso qui su questo, che ciò che è capitato a Burkhardt durante il periodo fascista nazista. Sì, questo sì. È una cosa che può essere un soggetto di per sé. Di per sé, è vero. No, dico, sono grato di aver ricordato questo, ma lo conoscevo questo video. Credo anche che l'avessi letto. Forse uno degli istituti tedeschi di Roma. E quando è stato pubblicato? In che anno? È stato pubblicato nel 39, 34, 39. Lui era verso la fine proprio della... l'unico volume importante del Frank, di Walter Frank, l'Institut für die Geschichte des 9. Deutschlands. Dürfen wir damit diesen Punkt nun abschließen, Herr Dr. Heidemann? Ich möchte in Anbetracht der kurzen Zeit nur die Frage stellen, ob Sie Curtius und Burkhardt auch einmal zur industriellen Revolution und ihren Auswirkungen geäußert haben, offiziell oder privat. Ich könnte mir denken, dass Curtius vielleicht eher mit dem Problem der beginnenden Baskengesellschaft, der Vermassung in Berlin konfrontiert worden ist, als vielleicht Burkhardt in Baden. Ich weiß es nicht, aber das wäre vielleicht ein Zusammenhang. Ja, dann Herr Schmidt. Sie haben in beeindruckender Weise gezeigt, dass die von vielen geschollene apolitische Einstellung von Curtius in Wirklichkeit ein politisches Konzept, nämlich der Harmonisierung und der Harmonie, darstellt. Ich wollte Sie fragen, zweierlei in diesem Zusammenhang. Erstens, hat dieses politische Konzept auch irgendwie politische Aussagen von Curtius oder politische Stellungnahmen beeinflusst? Wie hat er sich in berühmten Streitigkeiten, wie zum Beispiel dem Antisemitismusstreit in Berlin, verhalten? Hat er sich geäußert oder zurückgehalten? Und das Zweite, dieses Konzept konnte eben auch als apolitiv und als apolitische Haltung und als Beruhigungs als politische Beruhigung und Stillhaltemöglichkeit aufgefasst werden. Gibt es Äußerungen von anderen, von Politikern, die sich dieses Curtiusschen Ansatzes bedient haben? Kommt er irgendwo in der politischen Diskussion der Zeit vor? Herr Chantre. Es wurde eben davon gesprochen, dass scheinbar Curtius keine Brennnachwirkungen gehabt habe, er ist nicht mehr nachgefolgt. Aber wir haben auch festgestellt, Herr Kolber hat einen Bücherstand, Sie haben einen Bücherstand, ich habe einen Bücherstand, da scheinen gerade andere auch. Und die Frage ist wirklich diejenige, wie weit nicht doch unterirdisch Fuchs ist, weiter wird. Dazu ein Exempel. Ich weiß von meinem Lehrer in Stinsky, dass er 1928 mit Berbe in Italien war. Berbe schrieb damals den ersten Band seiner ganzen Geschichte. Was hatte Berbe dabei? Kurz diesen Fehler. Ja, außerdem vielleicht eine Richtigstellung. Also es gibt ein Teilnachdruck von Curtius, gibt es ja auch bei den Fragen in den 20er Jahren erschienen. Aber das Werk als Ganzes nicht. Dann der Letzte, der sich nun noch zu Wort gemeldet hat, war Herr Hausmann. Entschuldigung. Ja, vielleicht nur ein kurzer Hinweis zu dem, was Herr Lehmann den Modernitätsverlust von Curtius genannt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man ja wohl sagen, dass Curtius eigentlich schon zu seiner Zeit, was die Idealisierung angeht, veraltet war. Und bei der Gelegenheit müssen wir eigentlich fragen nach den verschiedenen Ebenen der Wirkung. Möglicherweise ist es ja so, dass die Wirkung, die Curtius entfaltet hat, vielleicht in einem, sagen wir, populären Beispiel stärker gewesen, als sie tatsächlich in der wissenschaftlichen Rezeption gewesen ist. Da hat es möglicherweise schon deutliche Diskrepanzen gegeben und für meine Gründe scheint mir eben Curtius wissenschaftlich gesehen schon zu seiner Zeit eigentlich nicht mehr den neuesten Stand zu repräsentieren, was also die Idealisierung beispielsweise angeht. Ich meine, da war Humboldt selber schon sehr viel reflektierter, was Idealisierung anging. Und wenn ich etwa an Böck, unsere Staatshaushaltung denke, das ist immerhin 1817 gewesen. Also insofern darf man sich nicht wundern, wenn da irgendwann die Rezension vielleicht aufhört, weil der Autor zu seiner Zeit vielleicht schon nicht mehr den neuesten Stand repräsentierte. Das zweite ist der Begriff der Kulturgeschichte bei Jakob Burger. Da war es für mich insofern ganz interessant zu sehen, welche unterschiedliche Bedeutung der Begriff der Kulturgeschichte und welche unterschiedliche Funktionen er erhalten kann. Auch bei Burger taucht dieser Begriff der Kulturgeschichte auf, an einer Stelle, und zwar als Begriff der vergleichenden Kulturgeschichte. Da ist Kulturgeschichte gemeint als ein sehr integrativer Begriff. Das ist der Versuch, gewissermaßen alles zusammenzufassen, was für geschichtliche Betrachtung generell wichtig wird. Hier habe ich den Eindruck, ist der Begriff der Kulturgeschichte gewissermaßen restriktiv gebraucht in der Abgrenzung gegen andere Formen von Geschichtsbetrachtung. Das ist zum einen natürlich die Ereignisgeschichte, da kommt die Schopenhauer-Rezeption natürlich mit ins Spiel, die Wendung gegen die politische Geschichte, gegen die einzelnen Ereignisse, die für Schopenhauer im Grunde genommen nichts Neues besagen. Wenn man ein geschichtliches Ereignis studiert hat, kennt man im Grunde genommen alle. Damit ist eigentlich die politische Geschichte uninteressant geworden. Das heißt, da ist der Begriff der Kulturgeschichte durchaus restriktiv gefasst. Für Böhm gehört in der Tradition im Grunde genommen die politische Geschichte wie die Altertümer in gleicher Weise darunter. Hier ist er sozusagen in der Abgrenzung gegen eine bestimmte Form von Geschichtsbetrachtung gemeint, gegen die politische und gegen die Ereignisgeschichte. Andererseits sicherlich auch in gewisser Hinsicht gegen die Geschichtsphilosophie, obwohl hier davon gesprochen wird, dass das der eine Flügel ist. Aber die Geschichtsphilosophie wird von Burkhardt ja nicht nur kritisiert, weil dort Spekulation drin steckt, die eigentlich gar nicht so erlaubt ist, sondern zum anderen natürlich auch von ihrem Inhalt her. Geschichtsphilosophie wurde natürlich mit einer bestimmten Sorte von Geschichtsphilosophie verbunden, das war die Hegels, und die war mit dem Begriff des Fortschritts verbunden. Also auch da das Konzept der Kulturgeschichte eher gewissermaßen kritisch gemeint, in der Wendung gegen andere Formen von Geschichtsbetrachtung und in der Konzentration auf einen bestimmten Bereich, der nun ins Blickfeld gehört, drückt, nicht wie etwa in der Bedeutung, wie sie bei Böhm auch zu finden ist, im Sinne eines integrativen Begriffs. Vielen Dank, Herr Hausmann. Wenn Sie uns nun erlauben, möchten die Referenten kurz zu den vielen Fragen Stellung nehmen. Zunächst vielleicht Frau Siebert zu Ihrem Bereich und zu Ihren Fragen. Ja, ich fange mal an mit der Frage Burkhard Lamprecht, die Frage, die von Ihnen kam. Ist das noch laut genug, oder? Ja. Es ist zunächst erstaunlich, dass Lamprecht sich in seinen methodischen Schriften auf die Kultur der Renaissance von Burkhardt beruft. Das erstaunt einen, wenn man weitergeht, umso mehr als, was Burkhardt also entscheidend von Lamprecht unterscheidet, ist erstens dieses ausgeprägte Methodenbewusstsein bei Lamprecht, der also sagt, richtige Geschichte ist im Grunde genommen nur dann möglich, wenn ich die richtige Methode habe. Das würde von Burkhardt, das kommt ganz am Anfang zum Ausdruck, Burkhardt lehnt Methodendiskussionen völlig ab. Ein zweiter Punkt ist der, denke ich, geschichtsphilosophische Ansatz bei Lamprecht. Also in dieser deutschen Geschichte geht er ja davon aus, dass sich die deutsche Geschichte in fünf Seelenzuständen aufgliedert und dass da also immer eine Fortentwicklung sei. Und das wäre bei Burkhardt auch absolut nicht denkbar. Und ein anderer Punkt ist, Sie sagten, Sie hätten jetzt den Eindruck, die Kunstgeschichte würde dominieren. Das ist natürlich auch Folge der Tatsache, dass bis jetzt über die Kunstgeschichte bei Burkhardt sehr wenig gearbeitet worden ist und ich mir jetzt diesen Bereich ausgesucht habe. Es ist nicht so, dass die Kunstgeschichte dominiert. Das gilt jetzt auch für das, was Sie eben gesagt haben, dass es ein restriktiver Begriff sei. Auch bei Burkhardt ist die Kulturgeschichte ein integrativer Begriff. Umfasst also auch politische Geschichte und was die Ablehnung der Ereignisgeschichte heißt auch nicht, dass man das nicht berücksichtigt oder dass es keine Bedeutung hätte, sondern Burkhardt schwebt eben dann im Grunde genommen über den Ereignissen. Er weiß, dass sie ihre Bedeutung haben, aber das kann man jetzt im Grunde genommen in Handbüchern nachlesen. Er interpretiert die Fakten und sucht das raus, was auch für das 19. Jahrhundert dann eben noch bedeutend ist. Dazu. Zum Problem Wölflin und Riegel muss ich zunächst hinzusetzen, dass ich kein Kunsthistoriker bin. Auch hier ist es so, Wölflin ist ja Schüler und Nachfolger Burkhardts im Lehrstuhl in Basel gewesen für Kunsthistoriker. Und Wölfflin hat sich auch sehr stark auf Burckhardts Stilgeschichte berufen und empfindet sich als sein Vollender in dieser Hinsicht. Und es scheint mir, dass bei Wölfflin ein Missverständnis vorliegt. Er interpretiert den Stilbegriff Burckhardts sehr rigoros als formalen Stilbegriff. Und bei Burckhardt ist ganz deutlich, dass der Stilbegriff mit den geschichtlichen Fakten verbunden ist. Also das, was seine Kunstgeschichte nach Sachen und Aufgaben beinhaltet, dass da eine Wechselwirkung besteht. Dabei muss man dann auch differenzieren, dass das Verhältnis von Geschichte und Kunst sowohl in den einzelnen Kunstgattungen wie auch in den einzelnen geschichtlichen Epochen verschieden ist. Also in den frühen Epochen, wie zum Beispiel der griechischen Kunst, ist der Einfluss der Geschichte zunächst dominant, weil sich die Kunst noch entwickeln muss und entfalten muss. Da ist sie also wesentlich deutlicher von der gestellten Aufgabe abhängig, wie zum Beispiel also Tempel zu bauen oder Grabdenkmäler oder ähnliches. Während in entwickelten Kunstperioden, wie zum Beispiel der Renaissance, relativiert sich diese Bedeutung der Geschichte, weil man über mehr Kenntnisse verfügt. Das heißt, in solchen Epochen wird das Kunstgeschichtliche dominant. Also hier könnten sich Wölfflin und Burckhardt dann in gewisser Weise treffen. Zu Riegel ist zu sagen, dass sowohl erstens die Opposition gegen kunstmaterialistische Betrachtungsweise verbindet, als vor allen Dingen die gegen Semper. Was sie positiv verbindet, kann ich nicht genau sagen. Es gibt über diesen Begriff des Kunstwollens sehr viele Interpretationen. In der Art und Weise, wie Sedlmayr ihn interpretiert, kommt der Begriff des Kunstwollens von Riegel sehr nah an den von Burckhardt. Es geht also darum, dass die Kunst einer Epoche auf geistesgeschichtliche Grundlagen, auf Mentalitäten zurückgeführt werden. Und da scheinen mir gewisse Ähnlichkeiten zwischen Burckhardt und Riegel zu bestehen. Ja, vielen Dank. Ich darf in der Reihe der Beiträge vorgehen. Vielleicht zunächst ein... Entschuldigung, ich hatte Herrn Rosenfeld eine Frage gestellt. Vielleicht soll ich Sie auf Deutsch wiederholen. Das wäre gut, Herr Vollborn. Ja, gut. Die Feinheiten sind leider untergegangen. Es wurde Frau Siebert vorgeworfen, dass sie zu schnell spricht. Vielleicht darf ich das nun mit Vergnügen zurückgeben und darum bitten, entweder langsam oder, was noch besser wäre, wofür wir Ihnen dankbar wären, auf Deutsch. Sie sind ja, also ich werde meine Frage wiederholen. Ich habe ja die unbekannte Kritikbellung erinnert, dass eine griechische Kulturgeschichte die von den ökonomischen Voraussetzungen der griechischen Gesellschaft abstrahiere, anachronistisch sein. So meine Frage war, wie Sie diese Kritik Belos von Burckhardts Gesichtspunkt aus sozusagen beurteilen. Ja, wäre zunächst zu sagen, das könnte man erstmal auf die weltgeschichtlichen Betrachtungen eingehen, auf Burckhardts Potenzenlehre, also Staat, Religion und Kultur in Wechselbeziehung. Dabei wird häufig missverstanden, dass Burckhardt die Weltgeschichte auf diese drei Potenzen reduziert. Er gibt aber zu verstehen, dass es daneben eine ganze Menge anderen gibt, unter anderem zum Beispiel Wirtschaft, und anerkennt auch, dass moderne Geschichtsschreibung nicht möglich ist oder Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, ohne diesen ökonomischen Faktor zu berücksichtigen. Anders wäre das in Bezug auf die griechische Geschichte. Hier sieht Burckhardt, dass im Grunde genommen hier auch das politische Leben sehr stark von der Kultur geprägt ist. Er würde also dem ökonomischen Faktor eine geringere Rolle beimessen und andererseits sich auch eben darauf berufen, dass seine Vorliebe eben der Kunst und Kultur gehört und dass er sich auf diese Bereiche zurückzieht und eben die Erforschung der ökonomischen Faktoren anderen überlässt. Danke. Vielleicht darf ich noch eines zur Information hinzufügen. Es geht um die prinzipielle Frage nach der Bedeutung der Kunstgeschichte für die Kulturgeschichte. Und hier an diesem Punkt ist die Forschung absolut im Fluss und es kommt ein neuer Akzent hinzu, weil nun begonnen worden ist, systematisch diese Interdependenz zwischen Kunstgeschichte und Kulturgeschichte zu analysieren. Das macht Frau Siebert für den Bereich der griechischen Kulturgeschichte und für Konstantines, also für den antiken Bereich. In diesem Bereich arbeitet aber auch, wie Sie alle wissen, Herr Ganz, nicht meine, der nun vor allem sich auf die Renaissance, glaube, nachdem er die Edition, die Neuedition der weltgeschichtlichen Betrachtungen herausgebracht hat. Nun zu den, ganz kurz nur zu den einzelnen Punkten. Es wäre sehr lohnend, davon sind Sie ausgegangen, Herr Momigliano, einmal die Zusammenhänge zwischen der Form der Existenz des Historikers und dem Kleinstaat, der kleinen Stadt, in der er lebt, systematisch zu untersuchen. Dieses Leben im kleinen Staat, im überschaubaren kleinen Staat, ist fundamental für Bachofen wie für Burckhardt. Matthias Gelzer hat für sich in Anspruch genommen, dass er das Rom der Römischen Republik eben deswegen besonders verstehen könne, auch die Parteiungen und all das, weil er sozusagen ein Leben in der Basler Gesellschaft, im Kleinstaat, nicht meine Erfahrung, erlebt hätte. Nun zu den Beziehungen zwischen Böck, Curtius und Burckhardt. Die Beziehungen zwischen Böck und Curtius gehen bis zu, gehen Jahrzehnte lang, bis zu Curtius Tod, sie sind, bis zu Böcks Tod, sie sind sehr eng die ganze Zeit, Horstmann wird es vielleicht noch unterstreichen können. Curtius hat sich wie immer bemüht, mit Böck in einem kollegialen Zusammenleben seine Wissenschaft zu respektieren. Er hat die Grenzen Böcks nicht verkannt, aber als harmonische Natur, die er scheinbar nur war, zu den Widersprüchen, Herr Treves, komme ich gleich, hat er eben Wert darauf gelegt, nicht in meinem Mitböck zusammenzumachen. Er war dankbar dafür, dass er am Anfang, nicht in meine im Corpus Inskriptionen Plecarum überhaupt mitarbeiten durfte. Das war für den jungen Privatgelehrten eine Auszeichnung, auf diese Weise privilegiert zu werden. Burckhardt dagegen hat Böck nur während seiner Berliner Semester gehört. Er ist tief von ihm beeindruckt worden. Der Zusammenhang ist natürlich bekannt und er erinnert ja selbst in der Einleitung der griechischen Kulturgeschichte, das haben Sie selbst alles beschrieben. Herr Sartori hat erfreulicherweise auf eine Lücke hingewiesen, die ich hätte berücksichtigen müssen. Curtius hat seine griechische Geschichte Bismarck geschickt und Bismarck hat sich dafür bedankt in einem Brief, den Hans-Erich Stier am Anfang seines Werkes wieder publiziert hat. Er hat es wieder aus dem publizierten Briefen Bismarcks in Erinnerung gerufen. Bismarck sagt dabei etwa sinngemäß Folgendes: Möge Ihre griechische Geschichte dazu beitragen, nicht das Bewusstsein dafür zu schärfen, nicht, dass es für die Deutschen notwendig ist, zu einer nationalen Einigung zu kommen und welche Konsequenzen das Leben in diesen Fäden der Griechen untereinander in der Politik gehabt hat. Das war Bismarcks politische Nutzanwendung, die nicht weit entfernt war von Telos, der römischen Geschichte von Mommsen. 67 oder 8, vor der Reichsgründung 67 oder 68. Zwar vor 69 so etwas. Herr Treves, d'accord, jawohl, Sie haben wie immer recht. Also da. Jawohl, es ist also vor. Nach 66, also nach 66 auf jeden Fall. Darauf verfolge ich mich. Ja, aber das, jawohl. Jawohl. Aber also das war diese Seite. Dann, Herr Präsident, ich widerspreche Ihnen immer besonders ungern. Die Nachwirkung der Kultur der Renaissance in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg ist richtig, war verglichen mit der Nachwirkung der griechischen Kulturgeschichte, der weltgeschichtlichen Betrachtungen, auch des Konstantin, geringer. Aber das ist die Entwicklung in Deutschland. In Amerika dagegen, Momigliano hat darauf hingewiesen, ich meine, gab es etwa eine Jahrhundertfeier 1960 zum 100-jährigen Jubiläum des Entstehens der Kultur der Renaissance in Italien. Ich meine, ist eine große amerikanische Feier mit Publikation. Und dann, das heißt also, in anderen Bereichen wirkte die Kultur der Renaissance in Italien, also sehr, sehr viel. Ich würde gerne noch meinen, sind wir ein. Ich würde gerne noch meinen, wir in der Schweiz, ich habe ab und gesagt, es liest sich so schön. Ein Historiker und Kunsthistoriker in Zürich hat gesagt, es stimmt ja keine seiner Vereinigungen, aber es liest sich so schön. Mit Herrn Demand und Herrn Bobein bin ich völlig einig, brauchen wir nicht näher zu sprechen. Ich darf einen Punkt vorziehen, der mir sehr wichtig erscheint, aber nun gehen wir gerade nach hinten. dann zu Herrn Deininger. Ich bin Ihnen dafür dankbar. Ich habe, wie Sie bemerkt haben, einige Seiten überschlagen. Und in diesen Seiten wollte ich darauf hinweisen, welche Bedeutung die bei Curtius angelegte Isolierung der großen Einzelpersönlichkeit, ob Perikles oder Demosthenes, für die Vorstellungswelt Deutschlands über das Griechentum gehabt hat. Diese Isolierung der Einzelpersönlichkeit, die Isolierung des Perikles, verbunden mit einer antidemokratischen Tendenz, hatte, ich übertreibe jetzt wiederum einmal aus didaktischen Gründen, eine fürchterliche Nachwirkung, denn von hier aus führt eine Linie zu Bogners Werk, nicht meine, über die Demokratie aus den 20er Jahren, einem Werk, dem die Nationalsozialisten begeistert zugestimmt haben, der Monographie über die verwirklichte Demokratie. Nun wollte ich, Herr Treves, kurz auf Sie eingehen. Sie haben einen Punkt, es war notwendig, das zu korrigieren. Ich habe Curtius und seine Welt viel zu harmonisch gezeichnet. Ich bin eben ein terribles Simplifikateur, denn man muss nun wissen, dieser Mann hat schwerste persönliche Tragödien erlebt. Die erste war der Tod seines Bruders. Er war in Griechenland und sein Bruder starb. Und er hat erst nach Monaten davon erfahren und er brach zusammen. Der Briefwechsel zeigt, welche Katastrophe das für ihn gesagt hat. Die zweite persönliche, existenzielle, war der Tod Karl Ottfried Müllers. Den hat er hautnah erlebt. Er hat diesen Mann, der so großen Einfluss hatte, geführt in Griechenland. Er hat mit ihm Inschriften studiert, hat erlebt, wie sich Müller in einer völlig teutonischen Weise da verschuldet hat, physisch zusammenbrach und starb. Das große Staatsbegräbnis in Athen musste er organisieren, musste die mitbetreuen. Das war eine Tragödie für ihn, wenn man das in den Briefen lässt. Ebenso die nächste Tragödie, nicht der Tod seiner ersten Frau, der Tod des Kindes, die Briefe an den Prinzen damals, nicht, das sind Katastrophen in diesem Leben. Nicht, er hat eine Fülle von Enttäuschungen hinnehmen müssen. Natürlich, Sie haben völlig recht, ich habe wegen der Kürze der Zeit nicht berücksichtigt die starke Kritik an Curtius. Es ist so, dass die wissenschaftliche Aufnahme dieses Buches wie häufig außerordentlich kritisch und distanzierend war. Ich meine, er ist schon auch gewürdigt worden, etwa von Fischer in dem Vergleich der griechischen Geschichten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bunsen etwa nannte es ein zivilisierendes Buch. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein. Das ist sozusagen die pädagogische Wirkung. Dieses, also die Erschütterungen, nun, dann haben Sie hingewiesen auf den Text von Wilamowitz, der dann zu einer ungewohnten Breitenwirkung bei Pöhlmann im Handbuch kam. Ich darf also das zitieren. Sie ist Curtius griechische Geschichte, schreibt Wilamowitz in Staat und Gesellschaft der Griechen, Seite 377, und damit, ich meine, beantwortet sich auch die Frage nach einer Reaktionsmöglichkeit von Curtius. Sie ist ein Werk der isokratischen Stilrichtung, welche die Geschichte unter die epideiktische Beredsamkeit zählt, bestimmt das Edle zu loben, das Schlechte zu tadeln, und zu dieser panegyrischen Haltung gesellt sich ein weicher, oft elegischer Ton, die leise Trauer um die verlorene Schönheit. Und da diese Stimmung, der vergleichbar, wie sie die Ruinenstätte in uns wecken, echt ist, wirklich gewonnen auf dem alten Boden, so hat das Werk sehr stark auf die Vorstellungen eingewirkt, die in Deutschland und weit darüber hinaus von der hellenischen Geschichte herrschen. Auch die politischen Ideologien des gebildeten Deutschlands hat das Werk stark beeinflusst. Das sind also die Sätze von Wilamowitz. Er hat natürlich nie darauf geantwortet und nie darauf repliziert. Aber es ist vielleicht mit die wichtigste Äußerung, dass sie diese unerhörte breite Wirkung hatte, noch bin so stündig darauf, wenn man das vergleicht, was hier, das ist die Tradition. Das wird noch fort bis zum heutigen Tag. Dann, ich glaube auch nicht, dass dann sind wir uns einig, aber das Verhältnis zwischen Kurzschluss ist tatsächlich außerordentlich interessant. Und auch da muss ich einen Eindruck korrigieren, wenn er uns Gründen vielleicht sich aus meinem Referat ergeben. Ich habe die wundernde Kündigung der Presse des alten Mumsens, zitiert, der zum goldenen Doktorjubiläum von Curtius die Abordnung der Preußischen Akademie der Wissenschaften leitete, der eine Adresse vorbereitet hat, der Preußischen Kolonialwissenschaft am Jahrhundert, mit einer großen Panik von Curtius. In Wirklichkeit war das der alte Mumsen, der einen Mann berühmte, mit mehreren Jahrzehnten innerhalb der russischen Akademie auseinandersetzen. Und für diese Auseinandersetzungen wurde belegt, meines Erachtens, vor allem im Osten Schwiegersohn, der wollte Karriere haben und dem wollte, um das nun ganz brutal zu sagen, dem stand Curtius im Wege und alles, was Curtius gemacht hatte, das genügte den Ansprüchen. Er ist natürlich sozusagen Familie reorientiert gewesen. Es gibt eine ganze Reihe Quellen, in denen Wilamowitz nicht meine Familie interveniert und versucht, Änderungen durchzuführen. Ich meine, er hat auch wobei weiß das alles sehr viel besser als ich. Während der retardierende Verantwortung, der aber zunächst nicht zu eliminieren war, nicht aufgrund der engen Beziehungen zu war Curtius. Das ist also eine interessante Sache. Die Quellenlage für diesen ganzen Bereich ist ordentlich einheitlich. Wir haben also von Curtius eine Auswahl, aber eine Intention, die nie kritisch überprüft werden konnte an den Materialien, wir schon in anderen Bereichen nicht nehmen, in anderen Bereichen Nutzen selbst nicht sehen, damit sie gewonnen sind, ist Nutzen. Was ich hier noch nicht mehr Wickerts nachlasse, ich habe kürzlich einmal dafür mit Roland der Wickerts im Werden selbst der Mumsen-Biografie, ich habe das nachgeschlagen, ich versuchte den Mumsen-Biografie, ist keine Äußerung mitgeteilt. Herr Dr. Heidemann, industrielle Revolutionen, viele oder eine ganze Reihe von Ihnen sind die liberalen Äußerungen durchaus natürlich geläufig, aber ich möchte sie dennoch wiederholen, weil sie einen anderen Druckart zeigen als den, über den wir nicht sehr gesprochen haben. An Friedrich von Brehm stand 1872. Am natürlichsten würde es eine Arbeiterung geben. Ich habe eine Ahnung, die vorhanden noch völlig in die Torheit lautet, die mich doch durchaus nicht loslassen will. Der Militärstaat muss offenbar bekannt werden. Jede Menschenanhäufung in den großen Landstädten dürfen nicht die Ewigkeit ihrer Not und ihrer Gier überlassen bleiben. Ein getipptes und überwachtes Maß von Misere mit Abasma und die Rückbau täglich unter Trommelwirbel begonnen und beschlossen. Das ist, was unter Trommelwirbel begonnen und beschlossen. Dann noch der Kanzler aus dem Jahr 1890, der muss zeigen, dass man auch Warte sozusagen Kapitalismuskritik treiben konnte. Zitiere ihn wieder. Einmal wurde der entsetzliche Kapitalismus von oben, das begehrliche von unten, wie zwei Schnellzüge auf demselben Geleise gegeneinander prallen. Das, was wir auf dem Maße der industriellen Revolution war, waren nicht die Fabriken, sondern es war der Bau der Eisenbahn. Der Bau der Eisenbahn in der Schweiz mit all den Unternehmen verbunden. Das ist ein Stattdessen mit der Aktiengesellschaft und der Kanadischen und den großen Katastrophen. Denn das war mit dem Basel des 19. Jahrhunderts der Anfang einer industriellen Welt, die über die Herr Schmidt, noch eines, also dann habe ich mich klar genug ausgedrückt. Den Bereich, also den Begriff Apolitie, würde ich im Zusammenhang mit Curtius nicht verbrauchen. Apolitie ist der von Burkhardt ausgesprochene Begriff. Burkhardts Entscheidung ist die Apolitie. Und diese Apolitie wird aufgezeigt im Konstantin, insbesondere im Austritt von Schichten der Gesellschaft. Die Mönche, diejenigen, die in die Wüste gehen, die Helden der Wüste, das sind sozusagen die Aussteiger aus der Gesellschaft. Das ist das eine. In der griechischen Kulturgeschichte, ich meine, könnte man an die Philosophen denken, ich meine, an seine Ideale. Wiederum, die Aussteiger aus der Gesellschaft, das ist die Konsequenz einer Apolitie, während bei Curtius die Sache ganz anders ist. Da versucht er sozusagen abzulenken